2.6 A. Hast du die Grammatik verstanden? Ich durchschaue das System einfach nicht. Hast du noch deine Notizen aus dem Unterricht? Ja, ich habe alle Regeln aufgeschrieben. Ich muss nur meine Notizen durchschauen. Wenn ich sie gefunden habe, schicke ich sie dir. B. Das Thema Urlaubstage ist nicht ganz so dringend, oder? Dann könnten wir vielleicht schon mal zum nächsten Punkt übergehen? Nein, das sehe ich anders. Für die Beschäftigten ist das Thema sehr wichtig und dringend. Meiner Meinung nach dürfen wir das Thema nicht einfach übergehen. C. Hallo, Herr Erbsen. Ich hatte Ihnen ja letzte Woche meine Projektunterlagen geliehen. Jetzt brauche ich sie wieder. Ich würde mal kurz kommen, Dokumente zurück, wenn das... Herr Wedekind? Entschuldigung, die Verbindung ist ganz schlecht. Ich habe Sie fast nicht verstanden. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Natürlich. Also, ich würde kurz rüberkommen und meine Unterlagen wiederholen. In Ordnung? D. Wir haben ein Problem mit dem Transport und können das Produkt nicht bis Freitag liefern. Was sollen wir jetzt tun? Wie können wir mit diesem Problem umgehen? Wenn wir das Produkt später liefern, sind unsere Kunden unzufrieden. Das müssen wir unbedingt umgehen. Wir brauchen also eine Alternative. E. Der Werbetext gefällt mir nicht. Es könnte sein, dass nicht alle die Anglizismen verstehen. Ich denke, ich muss den Text komplett umschreiben. Warte, bevor du alles neu schreibst, solltest du die englischen Wörter mit anderen Wörtern umschreiben. Statt im Homeoffice arbeiten, könntest du von zu Hause aus arbeiten schreiben.